The church has so little understood that we are a dwelling place for him to express himself through this dying world. Dass die Gemeinde so wenig davon verstanden hat, dass wir ein Ort sind, an dem er sich dieser sterbenden Welt mitteilen, offenbaren kann. Fourthly, the church is a field. Viertens, die Gemeinde ist ein Feld, ein Acker. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 says the following. 1. Korinther Kapitel 3 Vers 9 sagt folgendes. For we are God's fellow workers. You are God's field, you're God's building. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bau oder Bauwerk. Vício de Deus sois vós. The Greek word here for God's field is Georgion. Das griechische Wort für Gottes Acker ist Georgion. And it actually means an area of land that is used for cultivation. Und das bedeutet eigentlich ein Stück Land, das für den Feldbau oder Ackerbau genutzt wird. So think about it. Also denk mal darüber nach. The Bible specifically uses metaphors so we can understand what the church. Die Bibel verwendet gezielt Metaphern, damit wir verstehen, was Gemeinde bedeutet. Now we might church building programs and pastors on top of that, so we never understand what church really is. Wir haben die Gemeinde zu einem Gebäude, Gottesdienstprogramm gemacht, und der Pastor ist die Spitze des Ganzen. Wir haben nicht verstanden, was Gemeinde wirklich ist. Apostle Paul in the Bible. Gott gebraucht den Apostel Paulus in der Bibel, to help us understand what church actually is all about. Als Hilfe für uns, damit wir verstehen, worum es in der Gemeinde geht. Again, structure, whatever structure you like, I'm fine with anything. Noch einmal, Struktur, egal welche Struktur du magst, ich komme mit allem klar. The question is, can the structure, is the structure expressing the true life of God through the church? That's my only question. Die Frage ist, drückt die Struktur das wahre Leben Gottes durch die Gemeinde aus? Das ist meine einzige Frage. That's through the building in joy. Wenn es durch das Gebäude geschieht, freut euch. Whatever leadership structure you have, I really don't care. Welche Leitungsstruktur ihr auch immer habt, es ist mir wirklich nicht wichtig. Es ist mir egal. None of the structures matter as long as the life of Jesus can be expressed through the church. Für mich spielt keine der Strukturen eine Rolle, solange das Leben Jesus sich in der Gemeinde widerspiegelt. You know, for instance. Zum Beispiel. I do the very best I can. Ich gebe mein Bestes. For everybody who lives together here with me in my house, who walks together with me. Für alle, die mit mir hier in meinem Haus zusammenleben. In casa. To disciple them. Um sie zu Jüngern zu machen. Para discipulá-los. So I've been discipling Daniel. So führte ich Daniel in die Nachfolge. And Lou. Lou. Clayton, Grace. Clayton, Gracie. Whoever lives with us. Alle, die mit uns leben. How do I do that? Wie mache ich das? Well, I understand who God made me and that God placed me as a gift into the church. Ich weiß, zu wem Gott mich machte und mich als eine Gabe in die Gemeinde einsetzte. So I'm doing everything I can for them never to be my disciples, but to make them true disciples of Jesus. Deshalb setze ich alles daran, dass sie niemals meine Jünger sind, sondern dass sie wahre Jünger Jesu werden. And when I see them how they follow Jesus, how they pursue Jesus, how they are true disciples of Jesus. Und wenn ich sehe, wie sie Jesus nachfolgen, wie sie Jesus nachjagen, wie sie wahre Nachfolger Jesu sind, I'm very excited. Bin ich sehr begeistert. So we are a group of people here living together as a church. Wir sind also eine Gruppe Menschen, die hier als Gemeinde zusammenlebt. You know, I was just in Austin not long ago in the house of my best friend. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Österreich im Haus meines besten Freundes. Gerhard. And they started an organic church like in the house. Sie haben in ihrem Haus eine Art organische Gemeinde gegründet. So they asked me if I would mind to be in the meeting. Sie fragten mich, ob ich bei dem Treffen dabei sein wollte. I said, of course not. Natürlich, sagte ich. But just don't tell anybody. Aber erzähl niemandem davon. I don't want people to put the focus on me. Ich will nicht, dass die Leute mich in den Mittelpunkt stellen. He just showed up at the house in the meeting and I just was there too. Also kam zu dem Treffen in ihrem Haus und ich war auch dabei. Acabou estar lá. And I just sat quietly observing, watching. Ich saß einfach nur da und schaute zu. It was really cool, I really liked it. Es war wirklich cool, es gefiel mir sehr. So Gerhard asked me about our meetings here. Gerhard fragte mich, wie unsere Treffen hier so sind. And I said, you know, Gerhard, we really don't meet, but we live Jersey. Ich sagte, weißt du, Gerhard, wir treffen uns nicht wirklich, wir leben, praktizieren Gemeinde. And he said, and we meet and don't live Jersey. Und er sagte, wir treffen uns und wir leben oder praktizieren Gemeinde nicht. Now listen. Hör zu. I do. I know, we need to meet. I agree 100%. Ich weiß, wir müssen uns treffen. Ich stimme dem 100% zu. Tonight, we're going to meet here at our house. Heute Abend treffen wir uns hier im Haus. Wir kommen zusammen, konzentrieren uns auf Jesus, loben ihn und bauen uns gegenseitig auf. Celebrate communion. Feiern das Abendmahl. You know, I understand that. I 100% agree we need to meet. Ich verstehe, ich stimme 100% zu. Wir müssen oder sollen uns treffen. But I'm telling you, Aber ich sage dir, I understand people who said to me, ich verstehe Menschen, die mir sagen, I'm sick and tired of meeting. Ich habe die Nase voll von Treffen und Versammlungen. My own beautiful Debbie said to me, I don't ever wanna go to another meeting. Selbst meine wunderbare, schöne Debbie sagte mir, ich will nie wieder zu einem weiteren Treffen gehen. I'm just tired of meetings. Ich habe einfach genug von Meetings und Zusammenkünften. I understand completely. I had to give her time. Ich verstand, dass ich ihr Zeit lassen musste. Ich verstand, dass sie sich mit ihren eigenen Herzsachen bezüglich Treffen auseinandersetzen musste. Let me encourage you. Ich möchte dich ermutigen. All over the world, as the church is shaking, people just don't want to go to another meeting. Weltweit wird die Gemeinde erschüttert und die Menschen wollen nicht mehr einfach nur zu einem Treffen gehen. And yet we need to meet. Und dennoch müssen oder sollen wir uns treffen. So I wanna encourage you, be patient people. Deshalb möchte ich euch ermutigen, habt Geduld, Leute. Because we've made meeting the church and people realize that actually didn't satisfy me. Weil wir die Zusammenkünfte zur Gemeinde machten, erkennen viele, dass sie eigentlich nicht zufrieden sind. And they also realize this is how the majority of the church is weak and dysfunctional. Und sie erkennen auch, dass die Mehrheit der Gemeinden schwach und funktionslos ist. They live from meeting to meeting. Sie leben von Treffen zu Treffen. There's so many people who just don't want to do this anymore. Es gibt viele Menschen, die das nicht mehr tun wollen. So now they go to another extreme. Dann fallen sie ins andere Extrem. Just leave me alone with meeting. Ich will mit Versammlungen nichts mehr zu tun haben. So my friends, I'm going to ask all who's watching this, please be patient, continue to love. Meine Freunde, ich möchte alle Zuschauer bitten, habt Geduld, liebt weiter. Por favor, sejam pacientes, continuem amando. Love the people of God, love the church. Liebt die Menschen Gottes, liebt die Gemeinde. Keep crying out from your heart like I do. Und ruft weiter aus vollem Herzen, so wie ich es tue. Lord, I don't want to react. Herr, ich will nicht reagieren. I want to meet with your people. Ich will mich mit deinen Leuten treffen. But I also don't want to make meetings at the church. Aber ich will auch nicht die Versammlung zur Gemeinde machen. And the Holy Spirit will help us to navigate through this difficult season at this moment in life. Und der Heilige Geist wird uns helfen, durch diese schwierige Zeit zu navigieren. Where we make living as a church the priority and then the meeting will be fun too. Wenn wir das Leben als Gemeinde zur Priorität machen, werden auch die Zusammenkünfte Spaß machen. So I can tell you already tonight we're going to have an incredible meeting. Ich kann euch sagen, heute Abend werden wir ein unglaubliches Treffen haben. Wir werden Jesus anbeten, uns auf ihn fokussieren und ihn preisen. Also, I didn't want to put any pressure on by Debbie because Debbie still is in a lot of meetings with Christians. Ich wollte auch keinen Druck auf Debbie ausüben, denn Debbie kommt nach wie vor in vielen Treffen mit vielen Christen zusammen. I mean, just our school of the prophetic and supernatural, we have actually more meeting than most Christians have. Gerade in unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, allein da haben wir mehr Zusammenkünfte als die meisten Christen. How many hours we together with the students, together with the body of Christ, interacting, loving, caring. So viele Stunden sind wir mit den Schülern zusammen, mit dem Leib Christi. Wir tauschen uns aus, lieben uns, kümmern uns umeinander. So people. Also Leute. We do need to meet. Wir müssen uns treffen. Don't make meeting a church because you're going to wear people out again. Aber mach die Zusammenkünfte nicht zur Gemeinde, sonst werden die Leute wieder müde. So look, also schau. Was a little extra to be thrown in there because I believe you needed it. Das war eine kleine Zugabe, weil ich glaube, dass sie nötig war. So the Bible calls the church a field, so we are a field. Die Bibel nennt die Gemeinde ein Ackerfeld, wir sind also ein Feld. But we are God's field, we're not just a field. Aber wir sind Gottes Feld, wir sind nicht nur ein Feld. Uma lavoura qualquer. It literally says, wörtlich heißt es hier, excuse me, you're God's fellow worker and God's field. Ihr seid Gottes Mitarbeiter und Gottes Acker oder Feld, Gottes Gebäude oder Bauwerk. So look at this. Also schau mal hier. In a field there is plowing. Jedes Feld, das bearbeitet wird. O cultivo, a parte onde o terreno é arado. There is planting. Wird gepflanzt. There is watering. Wird bewässert. And there is pruning, you know what pruning is. Wird gehakt. Ishi. Eita. Reinhard, I don't like to be God's field. Reinhard, ich möchte nicht Gottes Acker sein. Because plowing means everything is disturbed. Denn pflügen heißt, alles wird durcheinander geworfen. Muito mexido, bagunçado. Everything is turned from the inside out. Alles wird von innen nach außen gekehrt. I like my life. Ich mag ein ruhiges Leben. Das Traurige ist aber, wenn der Acker nicht gepflügt wird, wächst auch nichts.